Meine lieben Freunde, Hallöchen, wo immer in der Welt ihr verstreut seid, wo immer ihr auch euch befinden mögt. Ich sitze in der Resine im Studio, an einem schönen heißen Tag. Soeben war ich kurz raus aus dem Studio, eine Kleinigkeit zu mir zu nehmen und 40 Grad hatten wir. Also schön warm ist hier bei uns. Und jetzt möchte ich noch etwas kurz zufügen, additionieren, anmerken. Betreffs dem Meditieren. Und zwar, immer wieder haben die Leute folgenden Fehler gemacht, das kam mir zu Ohren, obwohl ich das doch so klar gelehrt habe. Könnt ihr euch noch erinnern, dass ich gelehrt habe, wenn wir über uns selbst deklarieren, über unser Herz aussprechen, das muss biblisch sein, das muss in der Gegenwart sein und es muss auch noch etwas sein. Es muss positiv sein. Und wisst ihr, das Positiv, und das ist so ein wichtiger Punkt. Warum ist das so ein wichtiger Punkt? Und es muss auch persönlich sein, also ich. Und wisst ihr, wie viele Leute haben einen Fehler gemacht, nach meinem Verständnis? Die haben dann gesagt, okay, ich muss meditieren, ich muss da über mich selbst aussprechen, ich muss deklarieren, dass ich meine Heilung ergreifen kann. Und dann haben sie über sich ausgesprochen, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank, ich bin nicht krank. Und dann kommt das Herz in Konflikt. Das Herz kommt erstens in Konflikt, weil das Herz sagt, der gesamte Körper ist voll von Krankheitssymptomen und du sagst, du bist nicht krank. Zweitens, krank ist ja negativ. Und wir deklarieren und wir sprechen nicht aus und wir meditieren nicht das Negative. Sondern wir sagen, ich bin heil. In seinen Wunden bin ich heil. Jesus hat die Heilung für mich bezahlt. Es ist meine Heilung. Und wisst ihr, für mich ist es sehr wichtig, dass wir, nehmen wir an das Wort, nehmen wir das Thema Gesundheit, weil das ja so viel für viele Menschen schwer zu begreifen ist. Was ich dann im Herzen ausspreche oder inneres Selbstgespräch habe, oder meditiere oder darüber nachdenke, ist Folgendes. Ich bin in seinen Wunden heil, ich kann laufen ohne Schmerzen. Das ist etwas, was ich meditieren kann. Wenn ich zum Beispiel, als ich mein Knie verletzt hatte und als der Arzt gesagt hat, das war im Jahr 2001, dass der Herr Hirtler nie wieder ohne Schmerzen gehen können wird, weil mein Knie kaputt war vom extremen Fußballspielen. Und damals musste ich auch eine Entscheidung treffen. Glaube ich die biblische Wahrheit oder glaube ich sie nicht? Und damals habe ich nicht mich fokussiert auf das Nicht-Krank-Sein, nicht Schmerzen haben, sondern auf das Positive. Ich habe gesagt, ich bin heil in seinen Wunden und ich laufe. Und ich bin auch nach relativ kurzer Zeit war ich wieder am Laufen. Wisst ihr, ich sage euch etwas zum Beispiel. Tennis, ich spiele gern Tennis, das spielt sich ja viel im Herzen ab. Und mir gefällt das so zu sehen, wenn mein Tennispartner, der liebe Daniel Montero, wenn er im Herzen die Ruhe verliert. Und dann macht er Folgendes. Ach, dann sagt er, ich mache diesen dummen Fehler nicht mehr. Und am Anfang habe ich etwas gemacht, was ich, naja, vielleicht was, wahre selbstlose Liebe. Da habe ich ihn gelehrt, wie mit dem Herzen umgeht. Ich habe zu ihm gesagt, Daniel, solange du sagst oder denkst oder meditierst, ich mache diesen dummen Fehler nicht mehr. Redest du über den Fehler? Das heißt, dein Herz denkt an Fehler. Und du machst den dummen Fehler sehr wohl. Du musst aufhören, das Negative zu meditieren. Und ich habe ihm dabei gebracht, du sagst, ich spiele diesen Schlag besonders gut. Oder den Aufschlag kriege ich mache ich besonders toll. Nicht, ich mache keinen Doppelfehler mit dem Aufschlag. Und wisst ihr, der hat das angewendet und jetzt muss ich wirklich mein Bestes geben, damit ich noch gewinnen kann. Und ich habe mir gedacht, ich habe dem diese Dinge beigebracht und jetzt muss ich selbst mich doppelt so viel anstrengen, damit ich gewinnen kann. Und wir müssen, wenn wir ans Meditieren gehen, wir müssen das Negative beiseite lassen. Nicht, okay, ich bin nicht schwach. Nein, ich weigere mich schwach zu sein. Ich werde nicht länger schwach sein. Da meditierst du ja auf schwach. Was machst du? Der Herr ist meine Stärke. Der Herr ist meine Kraft. Den Mühlen gibt er wieder neue Kraft. Ich fahre auf wie ein Adler und ich fliege jetzt durch die Höhen in der Kraft des allmächtigen Gottes, wenn er meine Stärke, meine Energie ist. Also, wenn immer du meditierst, auf egal welchem Gebiet, dann meditierst du nie auf dem Negativen. Ach, Herr, ich werde nicht mehr finanziellen Mangel haben. Nein, ich werde keinen Mangel mehr haben. Nein, lass das Wort Mangel mal aus deinem Vokabular. Sagst du, der Herr versorgt mich wie die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes versorgt worden, vom Himmel werden, vom himmlischen Vater, so bin auch ich versorgt. Und wenn du lernst, so mit dem Herzen umzugehen, richtig zu meditieren, dann wirst du auch sehen, wie dein Herz die Wahrheiten ergreift. Und ich danke dir und wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.